In zwei Tagen, am 11. April, jährt sich zum 40. Male der Tag, an dem der Studentenführer Rudi Dutschke, Kopf der außerparlamentarischen Opposition in Berlin, niedergeschossen wurde. Das Attentat gilt als ein Schlüsselereignis der Studentenrevolte von 1968. Der Attentäter Josef Bachmann, ein aus der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelter Hilfsarbeiter, wurde zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er beging 1970 in seiner Zelle Selbstmord. Rudi Dutschke stirbt 9 Jahre später an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Jack Kasunke, der Autor dieses dokumentarischen Hörspiels aus dem Jahr 1972, hatte als Beobachter an dem Prozess gegen Bachmann teilgenommen. Er versuchte, die Biografie des Täters und dessen Beweggründe für das Attentat zu rekonstruieren. Er schoss genau 3-mal. Und jeder Schuss traf sein Ziel. Mit absoluter tödlicher Präzision, auf eiskalten, eisgrauen Augen sah er die Szenerie des Todes vor sich. Dann. Ich bediente gerade eine Kundin, als es draußen knallte. Ich guckte raus und da lag der Dutschke in seinem Blut. Oder bin ich wieder reingegangen. Weiter war nichts los. Es entstand eine Krisenlage, weil der Gegner gleichzeitig, obwohl aus Iwanowska als auch von der Nordoststrecke des Wäldchen 500 Meter südlich von Michlowska angegriffen, Herr Oberleutnant, die Iwan singen, schrie einer auf der Kompaniegruppe, Oberleutnant Krüger zu. Als der erste Gegner, das Iwanowska, herauskam, die internationale Entgegne der Kompanieführer, dann sahen sie, dass die Russen einhängend in Lagerketten angerannt kamen. Als die Spitzengruppe des etwa auf 150 Meter herangekommen waren, begannen alle MG gleichzeitig zu feuern. Ausbildungstafel für alle Truppen. Das Maschinengewehr, in Klammern MG1. Inhalt. Römisch 1, Allgemeines. Römisch 2, Teile und ihre Aufgaben. Römisch 3, Handhabung. Römisch 4, Pflege. Römisch 5, Hemmungen. Die meisten Hemmungen können durch Durchladen schnell beseitigt werden. Daher gilt bei Hemmungen der Grundsatz Durchladen und weiterschießen. Und jetzt Bachmann. Abrichtung eines Täters. Dokumentarische Hörcollage von Jack Kasunke. Wie ich aus meinem Lebenslauf ersehe, ist der alles andere als bedeutend. Der zur Tatzeit 23-jährige Angeschuldigte wurde als zweites Kind der jetzt in P. lebenden Gertrud B.R. geborene Bachmann geboren. Die Mutter war unverheiratet. Sie war Rote Kreuzhelferin. Der Vater damals Soldat. Der Vater damals Soldat und heute als Klempner in Süddeutschland lebend. Erkannte die Vaterschaft an und kam finanziell für den Angeschuldigten auf. Beide sahen sich lediglich in mehrjährigen Abständen. 1966 habe ich ihn mal überraschend besucht. Ich wollte wissen, ob er sich freut, wenn er mich sieht. Er sagte zu mir, du fährst sofort zurück und sag ja niemanden hier, wer du bist. Es war niederschmetternd. Der Angeschuldigte wuchs mit seinem älteren Halbbruder bei seiner Mutter in Reichenbach-Vogtland auf. Im Alter von 4 Jahren kam er wegen einer offenen Lungentuberkulose in eine Heilanstalt bei Chemnitz. Während eines Spazierganges im Park stürzte er und kugelte sich das linke Hüftgelenk aus, sodass er in eine orthopädische Klinik in Leipzig überwiesen werden musste. Er befand sich insgesamt etwa 2 Jahre in Krankenhäusern. Seine Leiden sind ohne Folgen verheilt. Mit 4 Jahren kam ich ins Krankenhaus wegen Tuberkulose. Das Essen war gut, aber sonst hat man sich nicht viel um uns gekümmert. Ich bin dann auf einem Spaziergang unglücklich hingefallen, sodass ich in ein anderes Krankenhaus verlegt wurde, wo ich 1,5 Jahre lag, beide Beine in Gips. Als ich rauskam, musste ich noch 1/2 Jahr in Krücken gehen, wofür mich die anderen Kinder ziemlich hänselten. Ich hatte auch sonst schlechten Kontakt, weil ich ja da 1,5 Jahre allein rumgelegen hatte. Seine Leiden sind ohne Folgen verheilt. Nach seiner Entlassung aus der Klinik besuchte er die Volksschule in Reichenbach. Ich kam dann praktisch erst mit 8 Jahren in die erste Schulklasse. In unserer Klasse war ich der Einzige, der kein blaues Pioniertuch trug. Sie hatten nämlich in demselben Jahr meinen Onkel verhaftet, weil er mit einem Bierglas nach einem Bild von Wilhelm Pieck geschmissen und politische Äußerungen gemacht hatte. So habe ich schon als Kind die politischen Erpressungen der Machthaber drüben durchschaut. 1954 heiratete seine Mutter den Straßenbauarbeiter Johann B.R. Im März 1956 fuhr die Familie mit einem Interzonenpass in die Bundesrepublik. Sie entschlossen sich hier nicht mehr in die SBZ zurückzukehren. Mit meinem Stiefvater habe ich mich an für sich nicht so gut gestanden. Er hat mich zwar nicht geschlagen, aber hat ziemlich viel getrunken. Im Westen hat er dann als Bergmann, als Steiger gearbeitet, wenn er gearbeitet hat. Erstmal sind wir ziemlich viel rum, so bei Verwandten. Mal hier, mal da. Zur Schule bin ich praktisch erst wieder 1/2 Jahr später gegangen. So im Herbst 56. Ich hatte ziemliche Schwierigkeiten. Auch wegen dem Dialekt. Heute merkt man ja nichts mehr davon. Ostern 1958 kam der Angeschuldigte wegen geringer schulischer Leistungen und eines großen Intelligenzrückstandes in die Hilfsschule. Nachdem bei der Aufnahmeprüfung im Jahre 1957 festgestellt worden war, dass er im Vorstellungs- und Urteilsvermögen Lücken aufwies. Das Gedächtnis und die Merkfähigkeit waren schwach, die Fantasie arm, die Aufmerksamkeit gering. Gelesene Geschichten konnte er nicht wiedergeben. Seine Zeichnungen waren primitiv. Im Schreiben, Lesen und Rechnen waren seine Leistungen bis auf eine ausreichende Note im Abschreiben ungenügend und mangelhaft. Von den 17 Kindern meiner Klasse stammen 8 aus kinderreichen Familien, 4 aus unvollständigen Familien, das heißt, die Mütter sind ledig oder geschieden. Bei 3 ist der Vater Alkoholiker und die Mutter gelegenheits- oder gewerbsmäßige Prostituierte. Lediglich 2 kommen aus sogenannten normalen, geordneten Familien. Diese 2 oder 3 gibt es in jeder Klasse. Sie haben fast immer eine Krankheit hinter sich, aus der sich ihre Lernbehinderung erklären lässt. Unser Wohlstand ist einer der besten auf der Welt. Jeder kann frei studieren und machen, was er will. Alle Kinder schmeißen Fensterscheiben ein beim Fußballspielen. Alle Kinder fahren auf dem Bürgersteig mit dem Fahrrad. Alle Kinder spielen gern auf verbotenen Baustellen. Der Pädagoge Busemann spricht in Bezug auf Hilfsschulkinder von einer Gesamtseelenschwäche. Sie sind nicht quick. Sie rennen nicht rechtzeitig weg. Sie lügen schlecht. Sie werden eher als andere Kinder erwischt. Und die Polizei, die sie erwischt, bestätigt für sie, was schon Nachbarn und Nachbarskinder ihnen eingebläut haben, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Eben nicht Kinder wie alle anderen, die nur nicht so schnell laufen und lügen können, sondern schlechte Kinder. Eine sich ihnen gegenüber kriminell verhaltende Umwelt macht sie zu Kriminellen. Ich will Ihnen mal sagen, was der Unterschied zwischen Volks- und Hilfsschulkindern ist. Was hier sitzt, sind alles Gangster. In der Volksschule sind von 10 Kindern höchstens 2 Gangster. Bei uns sind von 10 Kindern höchstens 2 anständig. Da drüben sitzen 6 Mann. Wie viele haben davon schon mit der Polente zu tun gehabt? Alle 6. Das Selbstbewusstsein ist katastrophal. Sie haben keins. Und sie leiden zugleich unter ihren Minderwertigkeitsgefühlen. Am 14. März 1959 wurde der Angeschuldigte aus der 6. Klasse der Hilfsschule entlassen. Er hatte nur das Ziel der vorletzten Klasse erreicht. Josef machte sich oft einen Spaß daraus, einzelne seiner Mitschüler und Mitschülerinnen zu hänseln, zu verspotten und zu belästigen. Das führte auch im Unterricht zu Störungen und Erziehungsschwierigkeiten. Er konnte, wenn ihm etwas nicht passte, leicht jähzornig werden und zum Beispiel Gegenstände, die er im Werken gebastelt hatte, sinnlos zerstören. Besondere Begabung zeigte er für handwerkliche Arbeiten und für Zeichnen. Seine Zeichnungen waren primitiv. Die nach seiner Schulentlassung am 7. April 1959 bei der Zeche Viktor in Castrop-Rauxel begonnene Bergmannslehre beendete er am 13. November 1959, weil ihm die Arbeit nicht zusagte. Mir hat die Arbeit da nicht so zugesagt. Außerdem hatte ich Heimweh. Heimweh nach irgendetwas. Wenn ich heute über Heimweh singe, dann fühle ich etwas dabei. Der Erfolg gab mir später recht. Im Oktober erhielt ich die erste goldene Schallplatte. Das Publikum lässt sich eben nicht betrügen. Was vom Herzen kommt, muss auch zum Herzen gehen. Bremen, heißer Wüstensand, so schön, schön war die Zeit. Fern, so fern dem Heimatland, so schön, schön war die Zeit. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz. Alles lieb, so weit, so schön. Viele Jahre schwere froh, harte Arbeit, karger Lohn. Tag aus, Tag ein, kein Glück, kein Heim. Alles lieb, so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich. Das ist Klage über mangelnde menschliche Wärme, über fehlende Vertrautheit. Ein Katalog von Frustrationen, die einem Einsamen in einer zumindest gleichgültigen, wenn nicht feindseligen Welt widerfahren. Oder ins Soziale gewendet, das folgenreiche Erlebnis der politischen Philosophie aus dem 19. Jahrhundert, dass der Mensch in der kapitalistischen Gesellschaft ein Fremder ist, in einer immer fremder werdenden Welt, wird hier mit den banalen Worten eines Schlagers ausgesprochen. Dem Sänger Quinn gab später der Erfolg recht. Gab Bachmann der Misserfolg Unrecht? Arbeitsstellen Josef Erwin Bachmanns aus 2 Jahren. Vom 17. November 1959 bis zum 18. Januar 1960 bei der Firma Kuba. Vom 27. Januar bis zum 8. Juni 1960 bei der Gemüsegroßhandlung Werner Thiele. Mitte Juni einen Tag lang bei einer Schrauben- und Maschinenfabrik. Vom 20. Juni 1960 bis zum 3. Januar 1961 wieder bei der Gemüsegroßhandlung Thiele. Vom 13. Januar bis zum 12. September 1961 bei der Firma Heinrich Dürkopp. Und vom 14. September bis zum 10. November 1961 bei der Firma Ilseder Malereibetriebe GmbH. Vom 5. Dezember 1961 bis zum 2. März 1962 befand sich Josef Erwin Bachmann im Gerichtsgefängnis zu P. in Untersuchungshaft. Was El Karpis sagte, als sie ihn verhafteten. Ich wusste, dass jeder, wenn er leben wollte, schuften musste. Und dabei kam nicht viel heraus. Was ich haben wollte, waren schwere Wagen und all das andere Zeug, was die Reichen so haben. Ich wusste, ich würde nichts davon kriegen, wenn ich so blödsinnig wäre, mein Leben lang bloß zu schuften. So beschloss ich mir zu nehmen, was ich haben wollte. Vorstrafen Josef Erwin Bachmanns aus 3 Jahren. 4 Wochen Jugendarrest wegen gemeinschaftlichen einfachen und gemeinschaftlichen schweren Diebstahls, Vergehens nach § 24 Absatz 2 StVG und unerlaubten Führens einer Schusswaffe. Untersuchungshaft angerechnet. Am 2. März 1962. 9 Monate Jugendstrafe wegen schweren Diebstahls in 2 Fällen, versuchten schweren Diebstahls in 1 Fall, Diebstahls in 2 Fällen und versuchten Diebstahls. 3 Monate Untersuchungshaft von insgesamt 6 angerechnet. Am 9. Januar 1963. 2 Wochen Dauerarrest wegen Fahrens mit einem nicht versicherten und nicht versteuerten Kraftfahrzeug, Verkehrsunfallflucht und Verkehrsübertretung. Am 3. Februar 1965. Was Lucky Luciano sagte, als er sich aus dem Geschäftsleben zurückzog. Wohin du siehst, nichts als Krümel. Leute, die $7 die Woche verdienen. Im Staub leben, ohne Willen, ohne Energie und ohne jede Fähigkeit, ihr Leben zu ändern. Sie schuften sich halb zu Tode. Und die schlauen Jungs, sie stecken das Geld ein. Kraftfahrzeuge Josef Erwin Bachmanns aus 7 Jahren. 1961 ein Moped. 1964 eine 500er BMW, die er weder versicherte noch versteuerte. 1966 ein gebrauchter VW. 1968 schloss er am 26. März einen Kaufvertrag über einen gebrauchten DKW-Sportwagen ab. Der Ratenkaufpreis sollte 2.900 D-Mark betragen. Die Anzahlungssumme von 300 Mark ließ er sich als Vorschuss auf seinen Lohn geben. Der Vertrag zerschlug sich, da die zur Finanzierung vorgesehene Bank es ablehnte, ihm einen Kredit zu geben. Die Verkaufsfirma behielt aber die Anzahlung. Wohin du siehst, nichts als Krümel. Namen. Abgebrochener. Halbes Handtuch. Halbe Hose. Knirps. Krepel. Lärge. Spund. Wicht. Würstchen. Zwerg. Oder, wenn man Josef heißt, Seppel. 1961 schloss er sich in P, dem sogenannten Avanti-Club, an, einer Gruppe von Jugendlichen, deren Zusammenkünfte oft der Planung strafbarer Handlungen dienten. Er war dabei nicht tonangebend, sondern machte nur mit. Befreundet war er lediglich mit den auch dieser Gruppe angehörenden Wilhelm V. und Hans S. Einmal fragt er mich, wie ein bestimmtes Wort buchstabiert wird. Ich habe gesagt, du warst doch auch in der Schule. Da hat er vor Wut geheult. Der Seppel war immer etwas seltsam. Dabei war er mutig und ihm war alles wurscht. Wenn man ihm sagte, du schaffst die Kurve nicht mit 100 Sachen, dann setzte er sich auf sein Motorrad und schaffte die Kurve. Oder er stürzte. Seppel musste immer Krawall machen. Ich habe oft erlebt, dass er sich mit viel Stärkeren anlegte. Wenn er dann seine Abreibung bekommen hatte, heulte er vor Wut oder schlug seinen Kopf gegen die Wand. Sein eigenes Leben verachtete er. Wenn er etwas ausgefressen hatte, versuchte er immer, die Polizei zu provozieren, damit sie ihn erschießen würde. Er brauchte das wohl zur Selbstbestätigung. Der Seppel hatte eine ungeheure Geltungssucht. Einmal, als wir ihn in seiner Wohnung festnahmen, war er gerade beim Waschen. Wir sagten, komm Seppel, zieh dich an, wir nehmen dich mit. Auf der Wache zog die halbe Portion dann ein italienisches Klappmesser. Damit hätte ich euch fertig machen können. Messer gegen Revolver bedeutet eine schlechte Chance für Nasänger. Nun Nat Watt verteufelte schnell mit dem Messer. Er musste es einfach sein, denn er hatte an der rechten Hand nur noch 3 Finger. Sie reichten nicht aus, um den Colt sicher zu handhaben. Aber Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger genügen nach. Jahrelang Geduld, Übung und auf 10 Schritte mit einem blitzschnellen Wurf. Das Herz auf einen Askarte herauszuschneiden, das Wolfsgebiss glänzt wie ein teures Porzellan. Durch die Legende längst vergessener Gangster im alten New York geistert jener Johnny Spanish, mit wahrem Namen John Weiler. Ein melancholischer Knirps, der sich gedrängt fühlte, es den Großen wie Kid Jigger gleichzutun. Er führte immer 2 Revolver bei sich, als ob er dadurch größer würde, und wenn es kalt war und er einen Mantel tragen konnte, 2 weitere Revolver in dessen Taschen. Deutsches Waffenjournal. Ein Westerngürtel zum Selbstbauen. Die Ära der schnellen Schützen begann mit dem offenen Holster am Gürtel. Es hat einen Vorteil, der auch heute noch von Fachleuten anerkannt wird. Sofortige Feuerbereitschaft, wenn man sie wirklich braucht. Eine Waffe, die man erst umständlich aus der Tasche ziehen muss, hat ihren Zweck verfehlt. Wenn man jemals im Leben eine Waffe braucht, dann meistens blitzschnell oder man kann darauf verzichten. Das war früher nicht anders als heute. Ganz leicht gibt der Bandit den Lauf seiner 45er samt Halter an. Sein Halter war so arbeitet, darf die Mündung, die er gegen den Staub durch einen weichen Wattestopfer schützte, ein halber Zoll auf den Leder hervorschauend und das Hochkippen zu ermöglichen, durfte er freilich keinen Schenkelkiefer tragen und musste darum den Colt ziemlich hochschallen. Der Handball drückte den Kolben nieder, der Lauf kippte hoch, die spritzende Flamme der Mündungslauf stach scheinbar auf den dunklen Leder. Ausgaben für den Westerngürtel. Rindshaut 28 Mark. Messing- und Alublech 4 Mark. Zwirn, Kleber, Pech 6 Mark. Schweinslederriemchen 1,80 Mark. Materialpreis insgesamt 39,80 Mark. Arbeitszeit etwa 15 Stunden. Bedenkt man den Kaufpreis eines guten Westerngürtels von 180 Mark, so hat sich die Arbeit doch gelohnt. Ein letztes Argument für den Holster und gegen die Hosentasche. Ich hab das nicht gern, wenn da unten was bei mir hängt. Komm zurück zu mir, Smokey. Smokey. Smokey. Bring das Glück mit dir, Smokey. Smokey. Smoky, wohin der Fluss bei Nacht dein Kanu trug, das konnte keiner sehen. Und so viel ist zwischen Tag und Tau geschehen. Warst mein bester Freund, Smoky, Smoky, Smoky. Hast es gut gemeint, Smokey, Smokey, Smokey. Doch diese Welt, die war für dich und mich von Anfang an zu klein. Darum bitt ich dich, Smokey, lass mich nicht mehr allein. Bachmanns bester Freund. Wilhelm V. hatte in 5 Fällen unter Benutzung einer Pistole als Schlagwerkzeug andere Personen verletzt. In einem Fall hatte sich ein Schuss gelöst und war dem Gegner ins Gehirn gedrungen. V. wurde zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, die er bis Februar 1971 verbüßt. Zu Beginn seines Verfahrens befand sich V. einige Tage in Untersuchungshaft. Am 8. Juli 1966 wurde er mit der Untersuchungshaft verschont. Er fuhr sofort mit dem Angeschuldigten nach Frankreich. Ich hatte damals den gebrauchten VW gekauft. Mit dem wollten wir eigentlich bis nach Afrika. Deswegen hatten wir auch die Stahlrute und den Revolver mit. Aus Sicherheitsgründen. Wir hatten aber bloß so ungefähr 500 Mark mit. Die waren dann bald alle. Schon in Frankreich. Hier entwendeten sie aus Kraftfahrzeugen Geld und begingen einen Einschleichdiebstahl in einer Villa in Nizza. Bei ihrer Festnahme am 26. Juli 1966 in Saint-Raphaël waren sie im Besitz von Tränengaspistolen, Stahlknüppeln und einem Beil. Auf der Polizeiwache gelang es dem Angeschuldigten trotz angelegter Handschellen, einen Revolver vom Tisch zu nehmen, auf einen Polizisten anzulegen und abzudrücken. Die Waffe war nicht geladen. Was die Polizisten nicht hinderte, den Gefesselten zusammenzuschlagen. Am nächsten Tag unternahm er einen Fluchtversuch, in dem er mit Handschellen ins Meer sprang. Von einem Rettungsschwimmer wurde er wieder herausgeholt. Am 19. Oktober 1966 wurde er vom Tribunal de Grande Instance in Draguignan wegen mehrfachen Diebstahls, Tragens einer verbotenen Waffe der 4. Kategorie und Aufruhrs zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Sein Mittäter Wilhelm V. erhielt 4 Monate Gefängnis, die durch Anrechnung der Untersuchungshaft verbüßt waren. Mach dir nichts daraus, Smokey, Smokey, Smokey. Sieht's halt anders aus, Smokey, Smokey, Smokey. Die alte Zeit, die ist schon lang dahin. Die kommt doch nie zurück. Nur die Freundschaft bleibt für uns das höchste Glück. Wer das Feuer kennt, Smokey, Smokey, Smokey, weiß, wie heiß es brennt, Smokey, Smokey, Smokey. Die große Welt, die spielt für dich und mich das Lied vom Einsamsein. Darum bitt ich dich, Smokey, lass mich nicht mehr allein. Der Angeschuldigte verbüßte seine Strafe im Gefängnis von Toulon. Kleiner Exkurs in die Zeit der Großen Koalition oder kurze Einführung in die Studentenbewegung. Eine Vergleichsbiografie aus unvergleichlich höherem Milieu. Am 2. Juni 1967 wurde der gegen den Besuch des persischen Schahs demonstrierende Student Benno Ohnesorg in West-Berlin von dem Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras erschossen. Sie haben zu dieser Zeit an der FU studiert? Ja, ich hatte 4 Semester Medizin studiert und zu dem Zeitpunkt wurde das Phänomen der Zwangsexmatrikulation eingeführt. Das hieß, man hatte eine vorgeschriebene Semesterzahl und das Medizinstudium wurde also noch mehr verschult, als schon vorher der Fall war. Das heißt, man konnte sein Studium nicht mehr so einrichten, wie man das selber für richtig hielt. Richtig, man hatte also einen ganz vorgeschriebenen Plan. Und da gab es dann linke Gruppen, die sich dagegen engagiert haben und tätig waren. Und ich habe mich denen dann angeschlossen. Hatten Sie sich vorher schon politisch betätigt? Ja, man könnte das vielleicht nicht betätigt nennen. Ich hatte so eine ganz emotional antifaschistische Einstellung. Ich hatte in der Pubertät unheimlich mit dem Problem rumgeknabbert. Vor allen Dingen, weil ich zu Hause nie befriedigende Antworten darüber kriegte, wie sich meine Eltern nur verhalten haben und warum sie sich verhalten haben. Ich habe also immer vermutet, dass mein Vater Faschist gewesen ist, aber hatte darüber nie Klarheit erfahren. Und im Zuge dieser Aktion mit der Zwangsexmatrikulation sind natürlich auch andere gesellschaftspolitische Punkte angesprochen worden, sodass ich im Laufe der Zeit also mich dann politisch links engagiert habe und betätigt habe. Und wie hat nun Ihr schweigendes Elternhaus darauf reagiert? Ja, natürlich sozusagen sauer. Mein Vater kam am 2. Juni von der Reise zurück und kriegte mit, ich hätte demonstriert, stellte mich dann vor die Alternative, entweder sollte ich mich bei ihm entschuldigen oder ich müsste sein Haus verlassen, weil er sowas nicht unter seinem Dach dulden wollte. Haben Sie sich entschuldigt? Nein, natürlich nicht. Ich bin dann weggegangen von zu Hause und habe mich den Sommer über so rumgetrieben, habe Zimmer gesucht und gearbeitet. Und dann nach einiger Zeit bekam ich von meinem Vater einen Brief, indem er mich aufforderte, wieder nach Hause zurückzukehren und das begründet hat damit, dass er die elterliche Gewalt hätte und mich auch mit der Polizei holen lassen könnte. Sind Sie dann nach Hause zurückgekehrt? Nein, zunächst mal nicht, also aufgrund des Briefes nicht. Ich habe meinem Vater gesagt, er könnte mich ja schließlich mit der Polizei holen lassen, mir wäre das egal. Und nun bin ich aber doch im Laufe dieses Sommers nicht so ganz klar gekommen. Von zu Hause her war ich es nicht gewöhnt, für mich selber zu sorgen und mit so einem alltäglichen Problemen klarzukommen, sodass ich dann zu Beginn des neuen Semesters, wo ich ja weiter studieren wollte, zunächst mal nach Hause zurückgegangen bin. Wie ist das dann zu Hause weitergelaufen? Ja, mein Vater zeigte sich zunächst unheimlich froh, dass ich wieder zurückkam, sozusagen das verlorene Kind wieder zu Hause. Das ging 2 Wochen gut und dann brachen die alten Konflikte wieder aus, dass er eben meinen Lebensablauf bestimmen wollte und immer entscheiden wollte, wie ich mich zu verhalten hätte und wie ich mich zu betätigen hätte. Und ist auch mit dem Familienleben nicht klargekommen, weil ich im Grunde genommen wenig engagiert war noch zu Hause und mich mit deren Problemen nicht identifizieren konnte. Mein Interesse lag mehr außerhalb. Ich habe mich eben politisch betätigt und an den ganzen Diskussionen teilgenommen und an den Demonstrationen, die zu der Zeit waren. Die Vietnam-Aktionen und so habe ich immer mitgemacht. Das wurde ja nun vermutlich auch nicht gerade gerne zu Hause gesehen, diese Aktivitäten. Nein, ganz und gar nicht. Das kam dann zum endgültigen Bruch. Ich hatte für mich schon beschlossen, ich würde weggehen von zu Hause. Mein Vater hat mir jegliche Unterstützung verweigert. Ich bin dann, als meine Eltern verreist waren, habe ich meine Sachen gepackt und bin abgehauen und habe auch nicht hinterlassen, wo ich wäre. Dann haben sie ein paar Verhandlungen angefangen, wie jetzt ob meine Eltern was für mich bezahlen würden. Mein Vater hat vorgeschlagen, er würde mir monatlich Lebensmittel und Obst und so wichtigen Dinge schicken. Und ich habe mich darauf nicht eingelassen und habe es aber doch erreicht, dass ich für eine Weile immerhin 200 Mark im Monat bekommen habe. Das für mich waren die materiellen Probleme dann auch nicht mehr so wichtig, weil ich inzwischen guten Kontakt zu Genossen hatte und bei denen wohnen konnte und Leute kennenlernte und dann im Laufe von 2-3 Monaten mit anderen zusammen die Kommune 99 gegründet habe. Haben Sie Ihren Vater seither noch einmal gesehen? Ja, im Schwurgericht. Er verkündete das Urteil gegen Josef Bachmann. Am 21. Juli 1967 wurde der Angeschuldigte aus dem französischen Gefängnis entlassen und aufgrund eines Ausweisungsbeschlusses in die Bundesrepublik abgeschoben. Er fuhr nach München und arbeitete vom 25. Juli bis zum 21. August 1967 bei der Firma Südhansa als Anstreicher. Um seine Mutter wiederzusehen, fuhr er nach P. Dort gefiel es ihm jedoch nicht mehr. Vergeblich bemühte er sich in Hamburg und Bremen um eine Heuer als Matrose. Vom 6. bis 19. September war er polizeilich in Berlin-Britz im Wohnheim Gradestraße 91 bis 107. Vom 1. bis 24. Oktober in Berlin 21, Perleberger Straße 61 bei Weber gemeldet. Hier wohnte er mit einem Arbeitskollegen zusammen. Er arbeitete vom 7. bis 21. September im Malereibetrieb Kräkel. Vom 26. September bis 11. Oktober im Malereibetrieb Wittring. Er wurde entlassen, weil er während der Arbeit Alkohol getrunken hatte. Politische Aktivitäten aus dieser Zeit sind nicht bekannt. Im Gegensatz zu früher. 65-6. Öfter mal an die Zonengrenze gefahren und haben Klamauk gemacht. Haben uns einen Spaß daraus gemacht, die Fopos zu provozieren. Wir haben ein bisschen geschossen und mit Taschenlampen Lichtzeichen gegeben und versucht, mit Knüppeln und Steinen nach Minen zu schmeißen, dass die hochgehen. Als ich dann den alten VW hatte, habe ich mal versucht, mit dem Abschiebseil einen Grenzfall rauszuziehen. Hat aber alles nicht geklappt. Die drüben haben auch nie reagiert. Mitte Oktober 1967 fuhr der Angeschuldigte nach Frankreich, um zur Fremdenlegion zu gehen. Er blieb jedoch nur 8 Tage in einer Ausbildungsabteilung. Dann wurde seine endgültige Einstellung mit der Begründung abgelehnt, er sei zu unreif. Er war hierüber sehr betroffen und betrank sich in Kehl am Rhein am 31. Oktober sinnlos, sodass er mit einer Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Auf der Tragbahre bekam er einen Wutanfall und schlug mit dem Kopf nach beiden Seiten gegen die Metallkanten der Bahre. Der Weg nach Haus ist schwer für einen Legionär und viele sehen die Heimat niemals mehr. Tage und Nächte macht er Pläne, Jahre um Jahre, immer wieder, um endlich dieser Hölle zu entfliehen. Überall lauert das Verderben, denn auf der Flucht, da wartet das Sterben, wenn sie ihn fangen, gibt's kein Pardon für ihn. Der Legionär im Wüstensand übernimmt stellvertretend den Unwillen biederer Hausfrauen, Schüler und Arbeiter angesichts der vielfältigen Belastungen, denen sie im Alltag unterworfen sind. Er schüttet sein Herz aus und sie tun es mit ihm. Ebenso wie wirkliche Träume sind auch die Produkte der Traumfabrik nicht immer bunt und fröhlich. Es gibt Zeiten, in denen die Gesellschaft schwer träumt, mit allen Merkmalen des Albtraums. Bild-Zeitung, 7. Februar 1968. Man darf über das, was zurzeit geschieht, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und man darf auch nicht die ganze Dreckarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen. Schlafen unsere Richter, schlafen unsere Politiker. Wie lange wollen Sie noch zulassen, dass unsere jungen Leute von roten Agitatoren aufgehetzt, dass unsere Gesetze in Frage gestellt, unterwandert und missachtet werden? Sind wir denn eine Apfelsinenrepublik, in der man Recht und Gesetz, Autorität und Ordnung unter fadenscheinigen Vorwänden mit Füßen treten darf? Aber unsere Jungroten sind inzwischen so rot, dass sie nur noch rot sehen. Und das ist gemeingefährlich. Und in einem geteilten Land lebensgefährlich. Stoppt ihren Terror jetzt. Berliner Bekundungen. Am Nachmittag des 18. Februar 1968 bewegte sich durch die Berliner Innenstadt ein Demonstrationszug vorwiegend jüngerer Menschen, die ihren Protest gegen den Krieg der Vereinigten Staaten in Südostasien zu bekunden wünschten. Die Zahl der Demonstranten schätzte die Frankfurter Allgemeine auf 8.000, Bild auf 10.000, der Berliner Abend auf 15.000. Der Polizeibericht jenes Tages registriert weder Festnahmen noch Verletzungen. Berlin steht für Freiheit und Frieden. Am Nachmittag des 21. Februar 1968 versammelten sich auf dem Platz vor dem Rathaus Schöneberg einige 10.000 Berliner, die ihren Protest gegen die Demonstration vom Sonntag zuvor zu bekunden wünschten. Die Zahl der Versammelten schätzte die Frankfurter Rundschau auf 80.000, die Berliner Presse übereinstimmend auf 150.000. Nach Angaben der Polizei mussten 28 männliche und eine weibliche Person zu ihrem eigenen Schutz in polizeiliche Verwahrung genommen werden. In 20 Fällen hatten die Sanitätsdienste erste Hilfe zu leisten. Zwei Kundgebungsteilnehmer mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Andere ließen sich dort ambulant behandeln. Zwei Personen wurden festgenommen. Der eine wegen Körperverletzung, der andere wegen Sachbeschädigung. Zum Bau von Molotow-Cocktail. Berliner Bezeichnungen. Handvoll Halbstärke, Randalier, Mini-Revoluzzer, Revoluzzern im Mini-Format, kritiklosen Mitläufer, willfähigen Mitläufer, politische Wehrköpfe, Edelsführer, kleine Gruppe von Extremisten, politischen Unappetitlichkeiten, Terror und Chaos, die Feinde der Demokratie, Krawallmacher, verantwortungslose Extremisten, Unruhestifter, Außenseitern und Spinnern, Schar anarchistischer Weltverbesserer, radikale Minderheiten, revolutionären Kräften, revolutionäre Umtriebe, Platz für Extremisten. In dieser Stadt nichts ändern. Setzt Zeichen. Zurückgehen, wo Sie hergekommen sind. Deutlichen Trennungsstrich ziehen. Muss jetzt ein Ende haben. Wir haben es jetzt satt zum Handeln entschließen. Wir haben es jetzt satt dagegen wehren. Wir haben es satt Stabilität zur Wehr setzen jetzt. Wir haben es satt im Anstand üben. Mit diesen Erscheinungen werden wir fertig. Wir setzen uns zur Wehr. Wir lassen uns nicht ständig provozieren. Müssen einen klaren Trennungsstrich ziehen. Schluss damit! Soweit die Redner vor dem Rathaus Schöneberg. Sämtlich Politiker des freien Berlin. Volkesstimme. Dutschke raus. Dutschke Volksfeind Nummer 1. Lasst Bauarbeiter ruhig schaffen. Kein Geld für langbehaarte Affen. Bauarbeiter seid so nett. Jagt Dutschke und Konsorten weg. Das war den Berlinern zu viel. Schluss mit Terror und Krawall. Jetzt wird aufgeräumt. Stoppt den Terror der Jungroten jetzt. Es gibt Zeiten, in denen die Gesellschaft schwer träumt, mit allen Merkmalen des Alpdrückens. Was Bachmann wusste. Die Bild-Zeitung ist eine Zeitung, die man ja im Allgemeinen als kleiner Mann liest. Sehen Sie mal, ich bin kein Student. Ich bin ein kleiner Arbeiter. Ich fand nur das Bild vor, wie es in der Tageszeitung steht, die ich als kleiner Mann verstehen kann. Wenn ich die Bildung hätte wie die Studenten, hätte ich mich nicht mit solchen Sachen abgegeben. Ich habe mir mein Bild, das stimmt schon, nur aus Springer-Zeitungen gemacht. Was Bachmann nicht wissen konnte. Zwangsläufig wird durch die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse Angst vor der undurchschaubaren gesellschaftlichen Situation provoziert. Diese Ängste fängt Bild auf, in ihrer Funktion von Bild als ordnende und richtende Instanz. Dank ihrer Autorität nimmt die Zeitung dem Leser das Ordnen, Sichten und Bewerten der Ereignisse, welche die gegenwärtige Welt repräsentieren, ab. Ein weiteres Mittel, um provozierte Ängste und daraus sich ergebende Aggressionen zu verarbeiten, ist die aggressive Haltung, die Bild oft an den Tag legt. Einfluss und Macht der Zeitung, Mut und Entschlossenheit, die teilweise als rücksichtslos und brutal erlebte Härte und Durchschlagskraft geben dem Leser die Möglichkeit, sich mit diesem überlegenen Angreifer zu identifizieren. In Bild die Realisierung dessen zu erleben, was ihm selbst immer unmöglich sein wird, zu verwirklichen. Josef Bachmann hat ein Transistorradio, liest die Zeitung, hört die Stimme seines Herrn. Er nimmt das Gebrüll beim Wort, vom Bundeskanzler bis zum letzten redaktionellen Todbeter. Bachmann ist der Einzige, der ihre Logik zu Ende denkt, der einzige treue Staatsbürger. Das ist sein Verbrechen. Du dreckiges Kommunistenschwein! Berlin. Der SDS-Ideologe Rudi Dutschke ist am Gründonnerstag gegen 16.30 Uhr von einem noch unbekannten Täter angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter, der anschließend in den Keller eines Neubaus geflüchtet war, wurde nach einem Feuergefecht von der Polizei überwältigt und ebenfalls schwer verletzt in dasselbe Krankenhaus wie sein Opfer eingeliefert. Ich möchte mit Ihnen wetten, dass sich jetzt 70% der Bevölkerung im Stillen die Hände reiben. An Rudi Dutschke, Westend Krankenhaus, Berlin-Charlottenburg. Hoffentlich krepierst du, Mist Viehwald. Solch Penner wie du bist, gehört in den U-Bahn-Schacht getrieben und dann zugeschüttet. Ein Hund wie du, der nur morden, schlagen und stehlen kann, gehört in den Osten, da wo du Geld bekommst. Für Parasiten ist hier kein Platz. Hau ab nach drüben. Bachmann ist der Einzige, der ihre Logik zu Ende denkt, der einzige treue Staatsbürger. Das ist sein Verbrechen. Für das ihm der Staat nun den Prozess macht. Selbstmordversuche in Untersuchungshaft. Am 10. Juni 1968 versuchte der Angeschuldigte, sich mit einem Radiokabel zu erhängen. Ich glaube zu wissen, was auf mich zukommt. Und das ist mehr als furchtbar. Ich stehe die Sache nicht durch. Der Selbstmordversuch wurde entdeckt und vereitelt. Der Angeschuldigte bekam nach seiner Rettung einen Tobsuchtsanfall und musste medikamentös beruhigt werden. Am 5. Juli zerschlug er mit dem Kopf das Zellenfenster und versuchte, sich mit den Scherben die Halsschlagader zu durchschneiden. Am 8. Juli verschluckte er beim Frühstück einen Löffelstiel, der operativ entfernt werden musste. Anfang Oktober versuchte er, sich auf der Toilette zu erhängen. Aufmerksam gewordene Mithäftlinge benachrichtigten das Wachpersonal. Am 21. Oktober verschluckte er ein Messer. Mailand, 9.12.1968. Lieber J. Bachmann, pass auf, du brauchst nicht nervös zu werden. Lies diesen Brief durch oder schmeiß ihn weg. Du wolltest mich fertig machen. Aber auch wenn du es geschafft hättest, hätten die herrschenden Cliquen von Kiesinger bis zu Springer, von Barzel bis zu Tatten, dich fertig gemacht. Ich mache dir einen Vorschlag. Lass dich nicht angreifen. Greife die herrschenden Cliquen an. Warum haben sie dich bisher zu so einem beschissenen Leben verdammt? Warum wurdest du und wirst du und mit dir die abhängigen Massen unseres Volkes ausgebeutet? Wird deine Fantasie, wird die Möglichkeit deiner Entwicklung zerstört? Warum werden wir alle noch immer geduckt und niedergehalten? Für die Schweine in den herrschenden Institutionen, für die Vertreter des Kapitals, für die Parteien und Gewerkschaften, für die Agenten der Kriegsmaschinerie und der Medien gegen das Volk, für die Parteifaschisten gegen die Massen, die sich überall finden, dürft ihr täglich schuften. Die wenigen Tage der deutschen Revolution von 1918 haben die Massen den 8-Stunden-Tag erkämpft. 50 Jahre später muss unser ganzes Volk, um sich erhalten zu können, genauso sich quälen wie eh und je. Nur in schönerer, unmenschlicherer Form. Die Studenten und Intellektuellen haben bisher an eurer Benutzung und Ausbeutung sich beteiligt. Für uns taugen Studenten nur etwas, wenn sie endlich wieder ins Volk gehen. Die Intellektuellen und Künstler müssen endlich ihre auch schöpferische Fantasie fest mit dem Leben des Volkes verbinden, bei euch arbeiten, euch unterstützen, sich verändern, euch und dich verändern. Was hältst du von diesem Vorschlag? Ich habe viele Jahre auf dem Lande und in Fabriken gearbeitet. Viele von uns, die die Universität abschließen, gehen jetzt als Gruppen in den Produktionsprozess, um die Revolution vorzubereiten. Also schieß nicht auf uns. Kämpfe für dich und deine Klasse. Höre auf mit den Selbstmordversuchen. Der anti-autoritäre Sozialismus steht auch für dich da. Rudi Dutschke. PS, da ich erwarte, dass du diesen Brief nicht von den Staatsvertretern erhältst, gebe ich ihn auch der sogenannten Öffentlichkeit. 10. Januar 1969, Untersuchungshaft, Berlin. Lieber Rudi Dutschke, ich möchte Ihnen nun ein zweites Mal schreiben. Ich weiß nicht, ob Sie meinen ersten Brief überhaupt bekommen haben. Natürlich möchte ich mich auch für Ihren zweiten Brief bedanken, den ich mit großer Freude erhalten habe. Der zweite Brief über Professor Helmut Gollwitzer hat mir über Sie noch einen besseren Einblick erlaubt wie bisher. Ich möchte nochmal mein Bedauern über das aussprechen, was ich Ihnen angetan habe. Ich kann nur hoffen, dass Sie in Ihrer Zukunft und Ihrer weiteren Laufbahn, die für Sie ja erst anfängt, keine ernstlichen körperlichen Schäden zurückbehalten werden. Zurzeit geht es mir etwas besser, wie in den ersten Monaten, wo ich versucht habe, mit allen Mitteln aus dem Leben zu scheiden. Ich hoffe ja, dass ich alles durchstehen werde und für mich auch noch einmal die Sonne scheinen wird. Wenn nicht, bleibt mir noch immer Zeit, von dieser beschissenen Erde zu verschwinden. Meine Einstellung über unsere heutige Deutschlandpolitik im Allgemeinen gut. Unser Wohlstand ist einer der besten auf der Welt. Jeder hat Arbeit und Brot. Jeder kann frei studieren und machen, was er will. Nun frage ich mich, warum wird demonstriert? Gegen was wird demonstriert? Warum will man die Arbeiterschaft und unser heutiges System, die Verbrecher Ulbricht und Genossen, in die Hand spielen? Ich war oft in Ost-Berlin und habe sehr viel Kontakt mit der Jugend aufgenommen. Wenn man diese jungen Leute sprechen hört, dann ist es kein Wunder, dass sich mein Hass gegen alles richtet, was bolschewistisch und kommunistisch ist. Damit möchte ich Sie nicht mit dazu zählen. Ich habe vielleicht von Ihnen eine ganz verkehrte Auffassung gehabt. Vielleicht haben Sie gar nicht so Unrecht, wenn Sie meinen, dass unsere Ruhe und Ordnung schon etwas zu lange anhält. Wenn ich Sie richtig verstehe und mir ein Bild von Ihnen erlauben darf, wollen Sie und Ihre Kommilitonen ein besseres System erreichen als das heutige. Aber jetzt kommt die Frage, was soll das sein? Und wie will man etwas ändern, was gar nicht zu ändern geht? Denn die breite Bevölkerungsschicht fühlt sich so wohl, dass sie überhaupt nicht daran denkt, sich etwas anderes aufschwatzen zu lassen. Solange es dem Volk gut geht und es sich wie die Made im Speck wohlfühlt, ist es sehr schwer, etwas Besseres zu erreichen. Es sei denn, es geht bergab und die Masse steckt bis zum Hals im Dreck. Ich nehme ja nicht an, dass unsere heutige Generation eine Diktatur zustreben möchte, wie es in den Ostblockländern oder im Dritten Reich möglich war. Dubček in der CSSR wollte nur ein bisschen Freiheit für sein Volk, das von dem russischen Kommunismus brutal unterdrückt und ausgebeutet wird. Es ist ja bekannt, dass Kommunismus und Nationalsozialismus die Menschheit versklaven und unterdrücken will. Darum ist man heute in der Bundesrepublik wachsam, was sich ziemlich links und rechts bewegt und verschiedene Gruppen mit dem linken Auge nach Osten schauen. Hiermit möchte ich schließen und wünsche Ihnen, Rudi Dutschke, alles Gute und viel Erfolg für Ihre Zukunft. Josef Bachmann. Berlin, 4. März. Vor dem Schwurgericht in Moabit begann heute der Prozess gegen den 24-jährigen Anstreicher Josef Bachmann, der am 11. April des vergangenen Jahres den 28-jährigen Rudi Dutschke niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt hatte. Die Anklage wirft Bachmann versuchten Mord vor. Der Täter hat heute jede Tötungsabsicht bestritten. Motive 1. Da ich noch nichts geleistet habe, wollte ich noch ein großes Ding drehen, ehe ich abgehe. Motive 2. Kommunistenschwein, zu Dutschke zu sagen, vermittelte Bachmann das trügerische Gefühl, teilzuhaben an der herrschenden Gewalt, zum Offiziellen dazu zu gehören. Der Mordversuch an Rudi Dutschke war für Bachmann der Versuch, Anschluss an die Ordnung zu gewinnen, sich der Macht und der Mehrheit zu integrieren. Als er die Kugeln in Dutschkes Gesicht feuerte, handelte er als Exekutor eines verschlüsselten öffentlichen Auftrags, den er auf eigene Faust entzifferte. Motive 3. Sehr viele sind meiner Meinung. Oder richtiger, ich bin ihrer Meinung. Das ist besser. Der zum Prozess als Nebenkläger zugelassene Rudi Dutschke nimmt an der Verhandlung nicht teil. Er wird von Rechtsanwalt Horst Mahler vertreten, der am ersten Verhandlungstag versuchte, den Vorsitzenden des Schwurgerichts wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen und beantragte, die Hauptverhandlung zum Zwecke weiterer Ermittlungen auszusetzen und den Haftbefehl gegen Bachmann aufzuheben. Dutschke kommt es nämlich nicht darauf an, Genugtuung durch eine möglichst hohe Verurteilung des Angeklagten Bachmann zu erlangen. Sein Interesse ist einzig und allein darauf gerichtet, die Verantwortlichkeit für die in der Öffentlichkeit vorhandene Pogromstimmung und das Zustandekommen des Attentats zuverlässig zu klären. In erster Linie wird folglich die Rolle der von Axel Springer herausgegebenen Presseerzeugnisse zu bewerten sein. Die Abwälzung der Verantwortung für das Attentat auf den Angeklagten Bachmann würde von den gesellschaftlichen Zusammenhängen abstrahieren, diese verschleiern und damit die Voraussetzungen für das Fortwirken der Ursachen, die zum Attentat geführt haben, ermöglichen. Aus den Ermittlungsakten ergibt sich, dass weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht Vorbereitungen getroffen haben, diese Zusammenhänge zu untersuchen. Aus dem Prozessverlauf ergab sich, dass auch die Verteidigung Bachmanns an einer solchen Untersuchung nicht interessiert war. Klassenkameraden! Es ist nicht nur sein Interesse am Bachmann-Prozess, das den 77-jährigen pensionierten Studienrat Hugo Fest an jedem Verhandlungstag im Zuhörerraum des Schwurgerichts auftauchen lässt. Seine Aufmerksamkeit gilt nämlich mindestens ebenso zwei ganz bestimmten Prozessbeteiligten. Denn schließlich war er viele Jahre ihr Klassenlehrer in Deutsch, Geschichte und Erdkunde. 12 Jahre haben sie bei ihm gemeinsam die Schulbank gedrückt und schließlich im Jahre 1931 auch bei ihm das Abitur gemacht. Der Vorsitzende des Schwurgerichts, Landgerichtsdirektor Brandt, und Bachmanns Verteidiger, Dr. Weyer. Die Verbindung zu dem alten Klassenlehrer war nur während des Krieges abgerissen. Durch einen Zufall traf man sich dann wieder und seitdem halten die Ehemaligen regelmäßig Kontakt. Alle paar Wochen finden sie sich zusammen und frischen alte Erinnerungen auf. Alte Erinnerungen eines Ehemaligen. Der Landgerichtsdirektor Heinz Brandt ist bereits im Dezember 1929 als überzeugter Nationalsozialist dem Nationalsozialistischen Schülerbund beigetreten, dem er bis zum März 1931 angehörte. Am 15. März 1931 trat er dann in den Nationalsozialistischen Studentenbund ein. Seit dem 1. Oktober 1932 war er Mitglied der NSDAP mit der Mitgliedsnummer 1.436.536. Am 1. Juni 1937 wurde er zum Mitglied des Kreisparteigerichts in Seelow-Mark berufen. Ferner betätigte er sich in den Jahren 1932 bis 1937 als Blockleiter bzw. Ortsgruppenleiter. 1937 avancierte er zum Kreisinspektor beim Kreis Lebus. Der Landgerichtsdirektor Brandt wurde in allen Beurteilungen durch Parteimitglieder und Dienststellen als besonders zuverlässiger und einsatzbereiter Nationalsozialist eingeschätzt. Im Namen des Volkes. Berlin, 14. März 1969. Der 24-jährige Anstreicher Josef Bachmann wurde heute vom Schwurgericht in Berlin-Moabit unter Vorsitz von Landgerichtsdirektor Heinz Brandt zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte wurden ihm ebenfalls für 7 Jahre aberkannt. Das Gericht wertete seine Tat als Mordversuch aus niedrigen Beweggründen. Das sind die Beweggründe der Erniedrigten. Tage und Nächte macht er Pläne, Jahre um Jahre, immer wieder, um endlich dieser Hölle zu entfliehen. Überall lauert das Verderben, denn auf der Flucht, da wartet das Sterben. Wenn sie ihn fangen, gibt's kein Pardon für ihn. Bild-Zeitung, 25. Februar 1970. Immer mehr Fernsehzuschauer fordern, fangt früher an, wir wollen abends früher ins Bett. Bomber Müller hat den Rekord. würfel mich ins Paradies. Bertelsmann steigt bei Springer ein. Dutschke-Attentäter ging ohne Abschiedsbrief aus dem Leben. Dutschke-Attentäter Josef Bachmann, 25, ging seiner Berliner Zuchthausstelle ohne Abschiedsbrief auf den Leben. Er stürmte sich in der Nacht eine Plastiktüte über den Kopf, knurrte sie am Hals zu und erstickte. Vorangegangen waren schon 5 Selbstmordversuche. Der Anschleicher, der den SDS-Ideologen Dutschke auf dem Berliner Kurfürstendamm in den Kopf schoss und dafür 7 Jahre Zuchthaus bekam, blieb auch in der Haft als Sonderling, Einzelgänger und Psychopath. Er rannte seinen Kopf durch eine Fensterscheibe, wollte sich 2-mal mit einem Radiokabel erhängen, verschluckte einen Löffelstiel, verschluckte ein Messer. Zuchthauschef Franz. Monatelang hatten wir einen Sonderposten vor seiner Zelle. Seit einiger Zeit wurde er noch gelegentlich überwacht. Er schien auf dem Wege der Besserung zu sein. Noch vor kurzem hatte Bachmann seine Verlegung ins Zuchthaus Gelle beantragt. Er wollte in der Nähe seiner in P. den Mutter sein. Der Antrag lief noch. Das war unser Hörspiel und jetzt Bachmann, Abrichtung eines Täters von Jaak Kasunke. Es wirkten mit Michael Braun, Wolfgang Kaven, Harald Meister, Alois Garg, Matthias Pondier und viele andere. Regie Hans-Gerd Krugmann. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen und Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1972.